Okay, heute will ich über die Reise zum Mittelpunkt der Daten sprechen. Und zwar, wer hier erinnert sich noch an den Film? Gertrude? Okay, zwei Leute, drei Leute, das ist ganz gut, weil meisten Leute gemeint haben, keiner mehr, schade drum. War ein super schöner Film und Jules Verne ist einfach klasse. Für mich geht es darum, dass Web-Development sich in den letzten Jahren, gerade in meinem Bereich, ziemlich verändert hat. Und viele, viele Menschen kriegen das noch nicht mit, dass wir heutzutage noch uns über Sachen unterhalten, die eigentlich gar nicht mehr wichtig sind und die man eigentlich viel besser machen kann, wenn man mal das Web genau anschaut, was alles möglich ist. Ich nenne das Villa-Bajo und Villa-Riba-Webdesign. Kennt sich noch jemand? Kennt das noch jemand? Als Gray noch nicht Gray Interactive war und das für Fairy Ultra damals gemacht haben. Und da ging es ja darum, dass Villa-Bajo und Villa-Riba beide die fetten Paella-Partys hatten und dann nachher dann ihre Pfannen ausschrubben mussten. Und Villa-Riba hat halt Fairy benutzt, deswegen konnte die Party machen. Und Villa-Bajo hat noch rumgeschrubbt ohne was anderes. Und es ging nicht wirklich. Und genauso sieht es heutzutage mit Webdesign aus. Die meisten Mailinglisten innerhalb der Hardcore-Szene schrubben immer noch mental auf Sachen wie CSS Rounded Corners, ob jetzt XHTML oder HTML4 besser ist, während Seiten wie Facebook oder andere Seiten sich richtig nicht darum kümmern mehr, sondern sagen, wir schmeißen es was ins Netz, dass Leute was machen können. Und ich bin auch öfter mal als Mentor bei Sachen wie wie Seedcamp dabei, da kommen eben Startups an und zeigen mir irgendwas und ich als eingefleischter HTML, JavaScript, CSSer schaue das an und sage so, Junge, das ist ja überhaupt nicht barrierefrei, das geht ja gar nicht und er sagt, ja, darum geht's doch gar nicht. Ich baue eine Seite und will gekauft werden und das war's erstmal. Dann müssen wir die sowieso neu programmieren. Und das ist eben der Markt, mit dem wir heutzutage kämpfen müssen und deswegen wird es Zeit, dass wir als Hardcore-Entwickler auch mal sagen, so Jungs, es gibt ein Netz draußen, das wir eigentlich schon verwenden können derzeit und wir müssen uns nicht mehr darüber unterhalten, ob jetzt Internet Explorer 6 runde Ecken bekommt oder nicht. Runde Ecken sind für Browser da, nicht für Internet Explorer 6. Wo ich hauptsächlich darüber sprechen werde, ist eine Datendezentralisierung. Das ist ein ganz schönes, langes deutsches Wort und ich finde ich immer wieder geil, solche Wörter herauszufinden wie Sicherheitsgurt-Leuchtanzeige im Flugzeug. So Sachen sind immer gut zu wissen, wenn man Designer hat und ihnen dann das Design auf Deutsch zurückgibt und sagt so, das muss auch reinpassen übrigens. Also mir geht es darum, dass wir bedenken, dass wir nicht mehr unsere Seiten heutzutage bauen und denken, die Leute kommen. Wir bauen immer unsere Webseiten, 8 Monate lang schauen wir nach, welche Farbe das Logo haben soll und welche Schriftart wir jetzt doch verwenden können und welche Flash-Schriftvergleiche und wir machen können, dass wir die Schrift auch verwenden können und sowas. Aber wir denken nicht darüber nach, wie Leute zu der Seite kommen. Und dann kommen eben die SEO-Experten rein und bezahlen noch einen Haufen Geld dafür und wollen wirklich, dass Leute zu unseren Seiten kommen. Eigentlich brauchen wir das nicht mehr, weil das Web ist ja ein Web. Es ist ja verlinkte Daten, verlinkte Webseiten, die wir schon von Anfang an haben. Und anstatt, dass wir unsere Daten in dieses Web schmeißen und daraus eine Seite bauen, bauen wir Seiten und dann nachher versuchen wir, Leute im Web zu finden. Und blöderweise gibt es halt doch ein paar Seiten mehr als unsere eigenen. Da müssen wir dann drüber nachdenken, wie kommen wir jetzt besser an als die anderen. Das ist ein Buch, das ich vor 2 Jahren geschrieben habe, das genau das beschrieben hat. Und es hat sich nicht wirklich verkauft wegen diesem richtig dämlichen Titel. Weil jeder Verleger heutzutage, wenn man ein Buch schreiben will, schmeißt so viele Keywords in diesen Titel rein, wie möglich sind. Also ich wollte dieses No-Bullshit-Webdesign nennen. Und es heißt Web Development Solutions, Ajax APIs, Libraries and Hosted Services Made Easy. Nee, da bin ich schon eingeschlafen, während ich den Titel durchlese. Das zweite Buch, was ich herausgebracht habe, war ja Beginning JavaScript with DOM Scripting in Ajax. Mein Originaltitel war Harry Potter and the Order of the DOM. Hätte sich super verkauft. Und damals war auch noch kein Copyright so drauf wie jetzt, aber wollten sie auch nicht. Was bedeutet das, was ich da denn gesagt habe? Anstatt eine Seite anzufangen und zu denken, hier ist unser Design, das allererste, was ich mache heutzutage, ist ein CMS aufzusetzen. Egal welches, WordPress ist ganz gut, ist zwar ein Blogsystem, kein CMS, aber fängt schon mal ganz gut an. Natürlich Open Source, macht das Beste. Und dann komme ich damit an und bedenke, was für Daten will ich auf meiner Seite haben. Die Texte sind das Allerwichtigste, was ich schreiben will. Die Inhalte sind das Allerwichtigste. Nicht wie bunt die Seite ist, nicht wie hübsch sie ist. Niemand kommt zu deiner Seite, weil es wie sie aussieht. Leute kommen zu deiner Seite, weil sie diese Daten irgendwo anders finden. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu bedenken. Wenn ich Workshops mache mit Leuten, dann bringe ich ihnen das erste Mal Word bei. Ich sage so, okay, wir schreibt ihr eure Texte, hier ist Word und jetzt machen wir mal Word mit richtigen Headlines, mit richtigen Paragraphen, mit richtigen Links und dann versteht ihr auch HTML nachher. Anstatt zu sagen so, ja, wo soll jetzt das hin und wo soll jetzt das hin. Und wenn ich das CMS habe, der nächste Schritt ist dann, dass die ganzen Daten, die ich habe, die ich machen will, verlage ich ins Netz. anstatt die auf meine Seite zu schmeißen und zu bedenken, wie kann ich jetzt Videos umwandeln, wie kann ich Bilder umwandeln, was kann ich damit machen, nehme ich die Produkte, die dafür gemacht wurden und dafür erstellt wurden. Ich könnte jetzt von Cloud Computing reden, aber das wäre Blödsinn, weil eigentlich benutze ich nur Seiten, die schon da sind. Und das sind Seiten wie Delicious für Links beispielsweise, Flickr für Fotos, LinkedIn für Adressen und für Lebensläufe, Xing auch für Lebensläufe, bin ich jetzt auch eingeschrieben seit gestern, auch nicht schlecht. Google Maps für Adressen, dass Leute auch dorthin kommen, wo sie hinkommen wollen. YouTube für Videos, Upcoming für Veranstaltungen heißt das wohl im Deutschen. Und Twitter für kleinere Updates und kleinere News. Die ganzen Seiten sind da und die meisten Leute fangen an, eine Seite zu bauen und dann zwei Wochen später fangen sich an, über diese Seiten zu unterhalten, anstatt einfach diese Seiten als Datenbanken zu nehmen und ihre Sachen darauf zu schmeißen. Weil YouTube ist dafür erstellt, dass es Videos abspielt und es Leuten erlaubt, die Videos nachher einzubinden. Genauso wie Flickr dafür da ist, Fotos anzuzeigen und auch kleine Videos anzuzeigen. Das Schöne bei den ganzen Sachen ist auch, wenn man das gemacht hat, kommen diese ganzen Seiten auch auf einen zurück. Die ganzen Seiten sind miteinander verbunden, nicht als Netzwerk, sondern über Tags. Also was Leute auf diesen Seiten schreiben über deine Fotos, über deine Videos, deine Links beispielsweise bei Delicious, über die Kommentare, die du bekommst oder die Tags, die du bekommst auf Xing, die kannst du wieder in deine Seite zurückführen als Kommentare, als Tags, als Connections und als Embeds. Und der Vorteil von dem ist, dass du richtige Schlüsselwörter hast. Du hast nicht irgendeinen SEO-Kasper, der durch seine Seite durchguckt und sagt, das sind die Schlüsselwörter, die du haben musst, sondern du hast wirkliche Menschen auf der anderen Seite, die diese Schlüsselwörter reingeschrieben haben, die du dann verwenden kannst, wenn du weiterhin Copy schreibst für deine Seite und dann auch die richtigen Daten drin haben willst. Also alles, was du ins Netz schmeißt, ins soziale Netz, kommt auch wieder zurück. In Format von Tags, Comments, Connections und Embeds. Connections ist auch ganz witzig. Wenn Leute, jeder Kunde, den ich bisher hatte, wollte immer ein Statistikpaket. Und dann schauen sie aufs Statistikpaket, schauen die fünfstellige Nummer an und finden sich ganz toll. Die Zahlen sind erstmal vollkommen egal. Das Wichtigste in deinem Statistikpaket sind die Referrer. Wer war auf deiner Seite und wen findest du durch diese Seiten? Bei meinem Blog, ich habe wahnsinnig viele andere gute Blogs gefunden, indem ich die Referrer durchgeguckt habe und habe 8 Leute eingestellt in Yahoo, weil ich sie in meinen Referrer gefunden habe, die auf meinem Blog gelinkt haben mit einem anderen guten Artikel. Und das sind so Sachen, die man bedenken muss. Das Web ist schon da und man muss es nur verwenden. Ich habe innerhalb von 3 Tagen ein Handbuch geschrieben über das, was ich mache, Developer Evangelism. Das Ding ist online, ist total kostenlos, ist Creative Commons, kann man auch weiterverwenden. Und in diesem Artikel, dem web.php, habe ich genau das erklärt, was ich hier jetzt erzählen werde, in größeren Details. Also kann man nachher nachgucken. Wir wollten es eigentlich gestern auch übersetzen an dem DevDust Brunch, aber dann haben wir noch getrunken stattdessen. Das ganze große Web, das wir haben hier mit diesen Seiten, funktioniert auf APIs. APIs, Application Programming Interfaces, bedeutet einfach, dass ich einen Programmzugang zu den Daten habe, anstatt dass ich zu der Seite gehen muss. Und das ist super praktisch, weil dann kann ich diese Daten auch verwursteln und darstellen, wie ich sie darstellen will und nicht nur, wie die Seite sie darstellen will. Und bei Sachen wie MySpace ist das eine ganz tolle Sache. Beispielsweise Twitter. Ich kann zu search.twitter.com gehen, Trends, Current JSON und das gibt mir die Current Trends von Twitter als ein JSON-Objekt, das ich direkt in JavaScript verwenden kann. Ich bin immer noch der Meinung, dass Twitter keine Trending Topics haben sollte, weil seitdem es Trending Topics gibt, haben wir 80% Spam auf Twitter. Aber naja, das ist die API, so kann ich diese Daten bekommen. Problem mit APIs ist, dass die teilweise auch mal kaputt gehen können. Sie nicht da sind, sie sich ändern, ohne dass die API-Entwickler einem was davon erzählen. Weiteres Problem ist, dass jede API anders aufgebaut ist. Also jede Seite braucht eine andere Authentifizierung. Heißt das so im Deutschen? Hey, gut. Dankeschön. Authentifizierung, Plattendektonik. Jeder hat eine andere Authentifizierung, hat andere Zugangsdaten, hat andere Ausgabedaten. Und wenn man dann 2 oder 3 APIs in einer Seite verwendet, da kann man schon mal blöd werden, weil man 2 Wochen lang die Dokumentation, die meistens nicht vorhanden ist, durchlesen muss und sich da verstehen will, was der Mensch da eigentlich einem sagen wollte. Und das ist das Problem, weil APIs sind viele, viele da. Ich glaube 2730 oder so mittlerweile auf Programmer Web. Aber nicht jeder, der eine API macht, weiß auch, wie man eine schreibt. Und nicht jeder, der eine macht, dokumentiert die auch richtig gut. Das Problem ist dann, bei jedem muss ich neu nachdenken. Deswegen mussten wir diese ganzen Rockstar-Developer haben, die eben mit APIs umgehen können. Ich habe dieses Foto, war im .NET-Magazin in England, unter der Überschrift "We don't need any rockstars anymore, it's time for the geeks in the trenches." super genial. Ich war 2 Stunden lang in Sohorum gestanden, es war arschkalt und er macht mir solche Fotos hier. Das war absoluter Wahnsinn. Also ihr braucht nicht diese Rockstar-Entwickler, weil heutzutage ist es viel, viel einfacher, diese APIs zusammenzuschmeißen. Allein schon mit Sachen wie Curl kann ich jeden Browser simulieren und kann auf der Command-Line, wenn ich will, APIs abfragen. Aber was richtig gut ist, was ich heute euch erklären will, ist YQL. YQL ist ein neues Produkt, naja, jetzt ein halbes Jahr fast, das wir in Yahoo rausgebracht haben, weil wir es selbst gebraucht haben. Innerhalb von Yahoo funktioniert alles auf APIs. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir auf diese Größe hochskalieren können. Und deswegen haben wir 140 verschiedene APIs intern gehabt, die alle auch seit 10 Jahren teilweise gebaut wurden und alle anderen Dokumentation haben, andere Authentifizierung, andere Zugangsdaten, andere Ausgabedaten. Und wenn wir ein eigenes Produkt verwendet haben, unsere eigenen APIs verwenden wollten, war das 3 Wochen lang hin und her, was jetzt da geht. Und YQL ist jetzt eine Meta-API, die uns erlaubt, das mit einem SQL-mäßigen Syntax zu machen. Du kannst also sagen, select was from wo where condition. Wie also SQL auch mit jeder Datenbank, mit YQL wird es Web und APIs werden zu deiner eigenen Datenbank. Und du kannst auch Limits machen, du kannst Truncations machen, du kannst nur einzelne Sachen auswählen, anstatt alles auszuwählen. Und es ist absolut schön, weil du endlich mal Zugang hast zu den ganzen APIs, ohne durch Dokumentation arbeiten zu müssen, ohne zu wissen, was eigentlich reingeht und was rausgeht, weil der YQL-Server selbst für dich die Authentifizierung macht. Das zweite Problem, was YQL-Leute mir immer sagen, wenn ich YQL verkaufen soll oder Leuten erklären soll, der YQL-Server ist ganz gewiss schneller im Netz unterwegs als alles, was du aufbringen kannst. Und deswegen ist eine ganz gute Idee, vom YQL-Server zu APIs zu gehen, anstatt vom eigenen Server bei jedem Live-Auftritt zu der API zu gehen. YQL hat eine Konsole. Die Konsole muss man nicht verwenden, aber sie ist super gut, um seine eigenen Statements auszuprobieren. Man hat also hier dieses YQL-Statement und man kriegt es zurück als XML, als JSON oder als JSON mit dem Callback-Parameter, um es dann gleich im Script-Block zu benutzen. Man hat dann eine REST-Query, die von einem erstellt wird, die man dann per Copy und Paste einfach in den Browser schmeißen kann oder auch einfach in Curl-Request reinschmeißen kann und die Daten dadurch bekommt. Man hat ein Formatted View, wo einem die Daten vorgezeigt werden, was zurückkommt von der API, oder man hat eben auch ein Tree View, was ja eine Baumanzeige, glaube ich, ist, wo man dann auch durchklicken kann, wenn man nicht durch XML sich lesen will oder durch JSON sich lesen will. Man hat seine Recent Queries, also wenn man was falsch gemacht hat, kann man auch immer wieder einen Schritt zurückgehen, das ist überhaupt kein Problem. Und man hat die Example Queries, die einem eigentlich den Syntax von YQL selbst ziemlich gut erklären und auch wirklich zeigen, welche APIs für einen erreichbar sind. Man hat dann die ganzen APIs, die wir anbieten, hier als Data Tables. Und da Data Tables offen sind, können auch andere Firmen, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, ihre eigenen Data Tables anbieten. Und auf GitHub gibt es ein Repository. Also wir selbst haben hier 75 Datentabellen gehabt und mittlerweile haben wir an die 500. Da ist eben Microsoft mit dabei, da ist Google mit dabei, da sind alle APIs, die wirklich wir Leute ansprechen konnten und das zeigen konnten, haben gleich gesagt, ja, mach mal, kein Thema. Du musst nur ein XML-Schema schreiben und schon bist du mit drin. Du hast ein Description auf jeder von diesen Tabellen. Wenn du das anklickst, kriegst du in deiner Konsole erklärt, was das Ding hat, welche Parameter es erwartet und welche Parameter es zurückgibt. Das heißt, ich muss nicht zu der Seite gehen, muss die Dokumentation finden, muss sie von Koreanisch auf Englisch übersetzen und dann zurück nach Deutsch, sondern ich habe das direkt in diesem Desk-Ding drin. Nehmen wir als Beispiel Frankfurt. Ich habe gedacht, man muss was Interessantes mit Frankfurt machen. Einer muss es ja mal tun. Und ich habe diese Seite hier erstellt. Diese Seite besteht nur aus Inhalten, die im Web sind. Nichts davon habe ich auf meinem Server. Nichts davon muss ich selbst freibehalten. Und wenn es neu erstellt wird, wenn die Seite neu gemacht wird, wird es automatisch, meine Seite wird abgedatet dadurch. Also ich habe hier eine Beschreibung von Wikipedia, ich habe vom Yahoo Maps habe ich eine Map, ich habe Fotos von Flickr, ich habe Events von Upcoming und ich habe das Wetter von Yahoo. Und genauso funktioniert mein eigenes Portfolio, iCan.co.uk. Wenn ich mein Portfolio updaten will, dann lade ich einfach Bilder auf Flickr hoch oder lade neue Präsentationen auf Slideshare hoch. Ich muss nicht zu meiner Seite gehen, muss nicht ins CMS reingehen, muss nicht auf FTP gehen. Ich benutze nur die Seiten, die ich jeden Tag sowieso verwende und mache damit mein CMS. Der Code dahinter, jetzt alle ducken, hier kommt Code, das ist hier der Hauptcode, den du eigentlich verwenden musst. Das ist ein Curl-Call, der einfach nur was vom Web runterlädt und dir zurückgibt als Variable. Und ich kann da drin auch simulieren, welchen Browser ich haben will. Ich kann Cookies simulieren, ich kann damit machen, was ich will. Dann habe ich meine Yahoo-Query, in dem Fall habe ich City und Location, Frankfurt. Und dann habe ich hier meine Select-Star from HTML, weil URL ist Wikipedia und Nextpath und 3 Stück. Und kriege ich die zurück, schmeiße die XML-Sache raus und nehme eine Variable und schreibe die Daten da rein. Das gleiche nehme ich mit Upcoming. In Upcoming Events, Best in Place for und so weiter und so fort, kriege ich die Upcoming Events zurück. Hier kriege ich meine Fotos von Flickr zurück. Das Allerwichtigste hier ist diese License 6. Wenn man Fotos von Flickr verwendet, immer auf Lizenz achten, weil Flickr-Leute ganz, ganz böse werden, wenn man ihre Seiten verwendet. Ich habe ein Interface zu Flickr gemacht für Lernbehinderte, das ziemlich schöne große Knöpfe hat und ganz einfach ist. Und irgendwie hat Microsoft gemeint, sie müsste es in der Search-Seite indizieren, was ja schön ist. Und dann kommt einer an und meint so, ich habe seine Fotos geklaut und meine Adresse steht unter seinem Foto in der Microsoft-Suchergebnisse für Fotos auf Seite 215. Ich habe erst gedacht, hol dir halt mal eine Freundin oder so, aber hat auch nicht geklappt. Und das hat acht E-Mails lang, habe ich ihm erklärt, dass ich nicht für Microsoft arbeite und denen nicht gerne sagen kann, dass sie ihren Cache mal ausleeren sollen. Aber immer aufpassen, dass ihr wirklich Fotos auch verwenden dürft. Dann RSS, Wetter-RSS, habe ich dann einfach nur die Daten aus dem RSS geholt und das geht ganz, ganz einfach mit JSON-Decode. So, das war der Code, Entschuldigung. Kobayashi Maru, wer weiß, was es ist? Okay. Bei Star Trek, in der Star Trek Academy, ist das einer der Abschlusstests und der Test ist unmöglich zu lösen. Also es soll einem beibringen, dass es teilweise auch, dass man sterben kann als Kapitän oder sowas. Und Kirk, weil er halt der Hengst ist, hat das Ganze umgeschrieben und hat ein Computervirus eingeführt, dass er diesen Test bestehen kann. Und genauso kann man YQL verwenden, um APIs zu erstellen, wo es keine gibt. Beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Select star from HTML, where URL is fats.de and xpath is /h2. Gibt mir alle Headlines auf dem zweiten Level von der FATS. Was der HTML, die HTML-Table in YQL auch macht, ist das HTML erstmal durch Tidy durchzujagen, um es in HTML umzuwandeln. Es könnte ja MS-HTML und sonstige Krämpfe vorher sein. Und mir die Daten dann sauber zurückgibt. Und das Schöne ist dieses XPath. Weil wenn man nur mit Curl Daten zieht aus dem Web, dann muss man eben mit seinen regulären Ausdrücken hin und her wurschteln und es wird nie richtig gut. Und mit dem XPath geht das ganz einfach für mich und YQL macht die Sache für mich. Das Zweite, wenn ich mit meinem eigenen Server bei der FATS anfangen würde und da Seiten ziehen würde, würden sie irgendwann mal ihr Robots-Text einschalten, dass meine Seite nicht hingehen kann. Ein Yahoo-Server auszuschalten bedeutet auch, dass die Suchmaschine nicht mehr kommt. Also habe ich aber nicht gesagt. Ich kann dann diese Headlines nehmen und kann sie durch Google Translate jagen, beispielsweise um sie in Englisch zu übersetzen. Das ist eine API, die FATS nicht anbieten würde, aber ich kann das mit YQL ganz einfach mit diesem Befehl machen. Und das ist, was ich so richtig genial finde. Seit Jahren mache ich Mashups, seit Jahren mache ich kleine Seiten. Und mit YQL kann ich 40, 50 Zeilen von PHP früher in 3 Zeilen umsetzen mittlerweile, weil alles für mich auf dem Yahoo-Server gemacht wird. Ich kann auch in YQL kann ich auch Datensätze verwenden und eigene Tabellen verwenden, in die ich JavaScript einbinden kann. Wenn ich also ganz große, schwierige Sachen machen will, dass ich die Daten von da haben will und da haben will, 15 Zeichen von hier, 12 von hier und so weiter und so fort, kann ich das in JavaScript machen, in eine Tabelle reinschmeißen und es wird dann auf der Command Line im YQL-Server selbst ausgeführt. Nicht bei meinem End-User, sondern nur auf unserem Server. Das ist richtig praktisch. Oder ich nehme beispielsweise Twitter-User-Timeline. Ich nehme 2 verschiedene Twitter-User und schaue, wann sie das letzte Mal irgendwelche Links gepostet haben. Das ist auch eine API, die Twitter nicht anbietet, aber mit diesem Befehl kann ich das ganz schnell zusammenstellen. Überhaupt kein Problem. So, die Vorteile von YQL, die wir haben. API ist einfach zu mischen, ohne dass ich nachgucken muss, die Dokumentation durchlesen muss, dass ich wissen muss, was reinkommt, was rausgeht. Es wird alles in diesen Tabellen erklärt. Natürlich sind die meisten APIs, haben wir noch extra Sachen, die schwieriger sind, aber wir machen diese Data Tables und schauen die auch nach, wenn neu reingeschickt werden, dass die wichtigsten Sachen drin sind. Resultate ausfiltern ist das zweite Problem, das ich normalerweise hatte, wenn ich das nur in PHP gemacht habe. Mit dem XPath beispielsweise oder nur mit gib mir nur die Description zurück und nicht den ganzen Datensatz, kriege ich nur diese Daten zurück, die ich auch haben will. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Mobilapplikation schreibe fürs Mobile Phone, kann ich mit YQL die Daten so weit runterschrauben, dass es ganz schnell zu laden ist, anstatt einen großen XML-Ding zu laden. Beispiel User Status von Twitter war 120k. Für ein XML-File. Auf dem Mobile wäre das ziemlich nervig und auch ziemlich teuer. Wenn ich es mit XML runterschraube, kann ich bis zu 4K runtergehen. Das ist ganz praktisch. Eine einfache API-Anmeldung. Also viele APIs brauchen OAuth, brauchen BBAuth, sonstige Authentifizierungen, die alle ziemlich schwer sind. Und durch YQL wird es automatisch für dich in den Open Tables schon gemacht. Und das ist ganz praktisch, weil dann musst du auch nicht groß drüber nachdenken. Du kannst es als Konsole oder im Code selbst verwenden. Also YQL selbst ist eine API, die einfach nur im Browser funktioniert. Das ist auch ganz gut, wenn du beispielsweise APIs hast, die nur erlauben, dir Post-Requests zu machen, statt Get-Requests. Durch eine YQL-Table kannst du dann einfach in den Browser reinschmeißen und kriegst die Daten zurück. Die Dokumentation kommt inklusive, natürlich auch nur so gut, wie sie geschrieben ist, aber naja, immer besser als gar nichts zu haben. Und du hast den Yahoo-Server als Proxy und als Zugang. Und das Schöne von YQL ist eben auch, dass die Daten 15 Minuten lang gespeichert und gecached werden. Das heißt, wenn du beispielsweise bei Twitter hast du 1000 Zugänge pro Minute, wenn du durch YQL gehst und nicht Live-Daten brauchst, hast du 15.000 pro Stunde. Auch nicht schlecht. Stunde, Minute, eine Stunde, beiden Fällen. Und das ist eigentlich, was ich erzählen wollte. Diese ganzen APIs gibt es draußen. Ihr könnt Seiten zusammenstellen aus diesen APIs. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr selbst Datensätze habt, habt ihr unten diese URL, wo geschrieben wird, welche XML-Schema wir brauchen für diese Datensätze, dass ihr selbst in YQL mit drin sein könnt. Eine Sache, die ich in London gemacht habe, ist beispielsweise, dass das National Maritime Museum, eines der großen Museen dort, hatte einen RSS-Output von ihrer Search Engine. Und sie wollten schon immer eine API haben, aber haben das Geld nicht, um einen Datenserver zu haben und sonst was. Und wir haben den RSS-Output genommen, eine Open Table in YQL. Da YQL die Daten cached und dir nur 1000 Zugänge pro Stunde erlaubt, ist es überhaupt kein Problem für das Museum, jetzt eine API anzubieten, weil die meiste Datenmenge auf dem YQL-Server eben abgeschnitten werden, bevor sie überhaupt zu ihren Rechner kommen. Also sie haben, ich glaube, an die 20.000 verschiedene Sachen da als XML, als JPEG und als JSON für dich als Daten bereitgehalten und das Ganze läuft auf einer Desktop-Maschine bei einem auf dem Schreibtisch, anstatt irgendwo hier Cloud Computing und sonst was zu machen. Und das ist halt super schön, dass mit YQL sowas geht. Also ich hoffe, ich habe euch mal ein bisschen YQL beigebracht und ihr habt mal ein bisschen Spaß darauf, jetzt damit ein bisschen rumzuspielen. Und das war eigentlich alles, wofür ich mich heute hier unterhalten wollte, wenn irgendwelche Fragen sind. Keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. Wahrscheinlich war ich wieder viel zu schnell. Danke schon mal.